Also gut, dann fange ich mal an. Wenn man mal unverschämt anfangen will, könnte man sagen, die Geschichtswissenschaft und die Erklärung bietet eigentlich keinerlei Schwierigkeiten, weil jeder, der überhaupt mit befasst wird, den ebenso argumentlosen wie politischen Charakter von dem Zeug unmittelbar merkt. Wenn es was zu erklären gibt, wenn es was zum Erklären irgendwie eine Schwierigkeit dran macht, dann das, dass in der Wissenschaft, wie soll man das sagen, das Exerzieren der Wissenschaft, ihr Durchführung, sich von den Argumenten trennt, die die Dozenten für das haben, was sie da vertreten. Ich komme später noch dazu, dass die vollständige Einheit, die Identität von dem Erzählen von einer Geschichte und der Botschaft, dass die es schwierig macht, das Zeug anzugreifen, und zwar deswegen, weil man kein Argument, sondern nur noch Parteilichkeit raushört. Trotzdem, was sie machen, wie sie es machen und wozu sie es machen, soll jetzt ein bisschen besprochen werden. Fangen wir mal ganz rationell an. Die Geschichtswissenschaft handelt von dem, was es nicht mehr gibt. Als solches würde sie sich von vornherein als Orchideenfach qualifizieren. Also als ein Fach, das würde neben der Kunde von den frühsteinzeitlichen Topfverzierungen und neben der Kunde von der japanischen Affreskomalerei und so weiter, würde die Geschichtswissenschaft einen Gegenstand, dessen Betrachtung von vornherein voll in Luxus fällt, weil mit ihm nichts zu erklären und nichts zu beweisen ist, was irgendwie Wichtigkeit haben könnte. Naja, dann könnten Sie es machen, wie man die Geschichte ja auch selber ein bisschen erlebt, als Schulunterricht. 333, Isoskeilerei. Und weil Sie gewonnen haben, sind Sie weitergezogen nach Indien, aber dort hat er dann das Klima nicht vertragen. Die logische Verbindung wäre das denkbar äußerlichste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Es wäre nämlich das und dann, und dann, und dann. Ein Nacheinander in der Zeit als die Verknüpfung von irgendwelchen Ereignissen, die außer der Zeit und ihrem Nacheinander einfach kein Verhältnis haben. Aber, es weiß jeder, die Geschichtswissenschaft würde sich mit diesem rationellen Ansinnen, das ist ja wegen der Spaß, wenn sie so rationell triebe, wird sich niemand dafür interessieren, könnte sich niemand dafür interessieren, wird sie niemand bezahlen, wird sie es nicht geben. Aber mit diesem rationellen Ansinnen würde sich die Geschichtswissenschaft auf keinen Fall zufrieden geben. Die Geschichtswissenschaft ist fest davon überzeugt, dass sie nicht Vergangenes, also nicht mehr Gültiges behandelt, sondern die Geschichtswissenschaft behandelt Vergangenes in der Gewissheit, dass es Gewicht, Bedeutung, determinierende Kraft für die Gegenwart hat. Also die Geschichtswissenschaft will überhaupt kein Orchideenfach sein, sondern, man erinnert sich mal zurück an vor vielleicht jetzt 6 bis 10 Jahren, hat es in Bayern einen Streit um die Schullehrpläne gegeben und da haben die Geschichtslehrer gesagt, sie werden in den Hintergrund gedrängt, sie seien weg, da würde das Geschichtliche, das historische Denken hintangestellt, eine geschichtslose Generation wachse heran und das sei auf jeden Fall was furchtbar Entscheidendes. Dann machen sie Artikel, die heißen Blick zurück in die Zukunft. Stürmer, der eine Autor, aus dem ich heute Zitate habe, ich habe sie von Stürmer und von Nipperdey genommen, aber es ist wirklich völlig wurscht, weil die schreiben alle dasselbe. Und eine Rechts-Links-Spaltung gibt es in der Geschichtswissenschaft an und für sich gar nicht. Die Spaltung, die es gibt, kommt ganz am Schluss, das ist der Historikerstreit, der im letzten Sommer das Sommerloch der Intelligenzblätter gefüllt hat. Jetzt das hier, die Zukunft der Deutschen, ein Historiker. Nipperdey, die Aktualität des Mittelalters. Ja, was immer Sie schreiben, Sie sind fest davon überzeugt, dass Sie nichts Verzichtbares behandeln. Nichts was. Meinetwegen einen Menschen so interessieren kann wie Briefmarken sammeln, sondern Sie sind davon überzeugt, dass Sie Gewichtiges über die Gegenwart, für die Gegenwart und so zu vermelden haben. Es ist der Einstieg, dieser Widerspruch, sich mit was zu befassen, was es nicht mehr gibt. Aber dabei die Gewissheit zu verbreiten, es sei furchtbar wichtig und unverzichtbar, dass die Leute mit dem Zeug, was es nicht mehr gibt, belämmert werden. Mit dem Widerspruch habe ich den Einstieg in den ersten Hauptpunkt, wo es jetzt ein bisschen logisch zugehen soll, nämlich, wie denken die Historiker, wie gewinnen sie ihre Lehren, die sie für unverzichtbar halten? Denn, das gehört auch zu jedem Historiker, dass er, und das ist ein Beispiel für das Auseinanderfallen von Argument und Betätigung der Wissenschaft, dass er neben seiner Betrachtung des 30-jährigen Krieges, der Großtaten von Leonidas, der französischen Revolution, dass er neben all dem verkündet, aus der Geschichte lernen und begründet, was man aus der Geschichte lernen könnte und wie. Also kurzum, anders als andere Wissenschaften, die machen ihre Fehler mit ihren Argumenten, die anderen. Die machen ihre Ideologie mit dem Argument und meinetwegen erklären sie, was ich, die Wirtschaft zu einem Kreislauf und fragen dann, ob auch nichts fehlt oder so. Na, das stimmt dann halt nicht, aber mit ihrem Argument haben sie ihr Propaganda, haben sie ihr Bild gemacht, geliefert. Die Geschichtswissenschaftler schreiben ein Buch über den 30-jährigen Krieg und hinterher schreiben sie einen Aufsatz über aus der Geschichte lernen. Schon ein auffälliges Auseinanderfallen. Also ihr Grundgedanke, wie sie ihre Lehren zimmern, ihr Hauptargument, das was überhaupt den Gegenstand konstituiert, ist die Verwechslung von Geltung und Genese. Die Verwechslung von dem, wo eine Sache herkommt und was sie ist, wodurch sie entstanden ist und was denn nun das Entstandene ist. Muss ich schauen, dass ich in meinem Zettelwust zur Rande komme. Nipperdey befasst sich in feiner Anlehnung an den Nietzsche, der die Geschichtswissenschaft eigentlich verhöhnt hat, in seinem Essay vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. In schöner Anlehnung an den Nietzsche macht der Nipperdey einen Artikel, der heißt vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Und da wird dieses Grunddogma des Fachs mal folgendermaßen ausgedrückt. Die gewesene Geschichte gewinnt eine ungeahnte Bedeutung im modernen Denken. Denn man fasst die Welt jetzt nicht mehr auf als ein System, das auf Dauer gestellt ist. Man fasst die Welt viel mehr auf als Geschichte, als Ergebnis der vergangenen Geschichte und Ort der geschehenden Geschichte. Die Welt ist geworden, sie ist veränderlich und deshalb auch veränderbar. Nicht einfach Gott und Natur haben die Dinge geschaffen, vielmehr sind die Dinge geschichtlich bedingt. Sie sind an ihre Zeit gebunden. Wenn man darum die Gegenwart begreifen will, muss man sie aus ihrer Herkunft begreifen. Das Grund-, Haupt- und Oberdogma des ganzen Fachs. Wenn ich wissen will, was der Kapitalismus ist, muss ich schauen, was vorher gewesen war. Wenn ich wissen will, was das parlamentarische System ist, muss ich wissen, was gewesen ist, wie es das noch nicht gegeben hat. Formulierungen wie die gerade gewählten weisen schon auf die Haltlosigkeit hin. Aber erstmal besser genommen, ist die Frage der Geschichte, die Ersetzung der Frage, was ist eine Sache? Na, und da suche ich nach den bestimmenden Zwecken, die sie regieren, die also deswegen ihre Äußerungen, ihre vielfältigen Eigenschaften determinieren. Durch die andere Frage, wodurch ist die Sache in die Welt gekommen? Da denke ich mir in ganz eigentümlicher Form, die Sache, als ob sie erstens bekannt und zweitens, weil er nicht erklärungsbedürftig wäre, aber ihr in die Welt kommen, das wäre ein Rätsel. Ob sie in die Welt kommen musste, wodurch sie in die Welt kommen konnte, das ist die Stellung der historischen Frage. Und da ist klar, wonach man fragt nach was anderem als der Sache, die man betrachtet, nämlich nach Bedingungen. So richtig raushören tut man es an so Geschichtsseminarüberschriften. Bei denen es dann zum Beispiel heißt, warum ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen? Da merkt man, da wird richtig gedacht, wie wenn der Erste Weltkrieg eine fix und fertige Angelegenheit wäre, der im Schrank wartet. Und dann ist was ganz anderes problematisch dran. Wodurch ist das Ding losgebrochen? Welche auslösende Bedingung hat es denn da gegeben? Die Frage der Geschichtler, der Historiker ist immer, wie ist es dazu gekommen? Oder wenn man es nicht macht, die Sache, wie konnte es dazu kommen? Faschismus. Das sehr leere und dann, welches das Erzählen hat, was die niedrigste Form der Verknüpfung ist, die man schon bei Kindererzählungen störend empfindet. Das bekommt in der Geschichtswissenschaft, ohne dass in der Sache etwas dazugetan würde, einen logischen Charakter, in dem nämlich das und dann in der Beweisform des ohne vorher kein nachher vorgetragen wird. Es ist nichts anderes wie das und dann, aber es drückt sich aus als im Vorher habe ich die Bedingung fürs Nachher, also ist es vorher wichtig und unverzichtbar fürs Nachher. Nipperdahl, die Aktualität des Mittelalters. Wie glaubt ihr, wie der Aufsatz geht? Ich bin sicher, es wird nicht jedem hier jetzt einfallen, an was der Nipperdahl beim Mittelalter alles gedacht hat. Aber wie das geht, ist ganz klar. Erstens, Mittelalter ist sauaktuell. Woran merkt man das? Weil ohne Mittelalter könnte es uns unmöglich gehen, weil wir sind ja hinterher gekommen. Das ist wirklich der ganze Gedanke. Jetzt drückt sich das noch wie ein Argument aus, wenn man es auseinandersortiert und sagt, im Mittelalter, ja ohne Mittelalter, das ging überhaupt nicht. Im Mittelalter zum Beispiel ist unser Europa entstanden. Aber nicht nur das, auch die Völker sind entstanden. Dass die Franzosen nicht die Deutschen sind und die Italiener nicht die Spanier, Mittelalter hat es gebracht. Und nicht nur das, das Mittelalter hat natürlich eine ganze Menge anderes gebracht und wie der Artikel endet, lese ich euch vor. Zum Schluss, wenn wir das Ganze des Mittelalters in den Blick nehmen, übrigens die hymnische Tonart dieser Argumentationen, kann von vornherein auffallen, die wird am Schluss noch erklärt werden. Zum Schluss, wenn wir das Ganze des Mittelalters in den Blick nehmen, diese Welt ist pluralistisch. Nicht nur, wie alle uns bekannte menschliche Welt von Konflikten bestimmt, sondern sie ist institutionalisiert und hegt die Konflikte. Und. Na, jetzt muss man mal wirklich sagen, reine Lügen über das Mittelalter. Wirklich, meinetwegen haben sich die Völker im Mittelalter unterschieden. Meinetwegen ist Europa von Asien im Mittelalter als Kulturbereich, ist es entstanden, dass die nicht mehr zusammengepasst haben. Meinetwegen, aber dass es Mittelalter pluralistisch war. Gut, aber darauf kommt es ja auch gar nicht so sehr an. Die Aktualität des Mittelalters ist ja das Wichtige. Weswegen das dann endet mit, der wie immer interpretierte gegenseitige Bezug aller auf einen transzendenten göttlichen Ursprung aller Ordnung, der alle Einzelordnungen gegeneinander relativiert, ist der religiös-metaphysische Ursprung dieses Pluralismus. Es ist dieser Pluralismus, der die ungeheure Dynamik und Vitalität der europäischen Entwicklung vorangetrieben hat. Das Bewegungsmoment, das das Wühlen des Geistes ermöglicht und die Freiheit zugleich. Hier liegt die eigene tiefste Kontinuität der europäischen Geschichte und so weiter. Leute, merkt euch, ohne Pluralismus, nix Europa, nix Modernität, nicht all das, was ihr schätzt, also jetzt habt ihr an Wert gezeigt gekriegt. Kleine spaßige Leistung, die bei dem Zeug noch drinsteckt. Da wird die Gegenwart durch ihr langes Herkommen aus dem Mittelalter geehrt, und das Mittelalter, als was, dem wir einiges zu danken haben, geehrt. Eine Vorwärts-Rückwärts-Ehrung. Die Mattigkeit der Ohne-Nicht-Logik. Ein von der MG ja wirklich nicht nur in der Geschichtswissenschaft an aller Orten gegeißelte Unart, die die immer bloß dazu taugt, dass sich der Argumentierer Freiheiten verschafft, irgendwas reinzuschmuggeln, worauf es ihm jetzt gerade ankommt. Die wird an dem schon oft strapazierten Zitat, das ich jetzt nicht zitiere, sondern bloß erzähle, deutlich. Ohne Eisenbahn kein Faschismus. Drückt sich aber ein komplizierter aus. Ohne die moderne Entwicklung der Verkehrsmittel wäre der zentralistische Verwaltungsstaat, der am Schluss im Totalitarismus endete, nicht möglich gewesen. Das Argument heißt, ohne Eisenbahn kein Faschismus. Die Aussage soll gleichwohl nicht heißen, wegen Eisenbahn Faschismus. Vielleicht könnte jetzt noch einer was einwenden zur meinetwegen nur bedingten Rationalität dieses ganzen Treibens. Er könnte sagen, aber es gibt doch fortwirkende Traditionen und man kann doch nicht einfach ignorieren, dass wir Deutschen zum Beispiel durch die Reformation geprägt sind, die Franzosen haben sie nie gehabt. Außerdem sind wir Deutschen, das wird zum Beispiel auch beim Nipperdai wieder ausführlich gemacht, vom 30-jährigen Krieg geprägt. Herrgott hat uns das zurückgeworfen in der Nationalstaatsbildung und solche Sachen. Da mal was Grundsätzliches dazu. Jetzt, wenn Sie noch andere Dinge nehmen, wie zum Beispiel, also Protestantismus wäre ja eins, aber überhaupt Christentum, ist Europa nicht vom Christentum geprägt? Wer will das leugnen? Wer wollte sagen, das Christentum wäre nicht prägend in Europa oder so? Ja, dazu eine logische Entgegnung. Die ist so, klar, es hat viel vorher vor dem Nachher gegeben. Und jedes Vorher hat wieder sein Vorher gehabt. Und es hat alles gegeben. Aber, wenn schon Bedingungslogik, dann bitte konsequent. Aus dem Vorher ist es nachher nicht geworden. Der Zustand vorher hat den Zustand nachher nicht notwendig gemacht. Wenn aber Bedingungen da waren und vorausgesetzt waren, ohne die es nicht gegangen wäre, meinetwegen, vielleicht hätte Hitler ja wirklich einen Wahlkampf ohne Eisenbahn nicht gewinnen können. Dann aber bitteschön, ist das Vorher im Nachher erloschen, sind die Bedingungen in ihrem Resultat untergegangen. Dann sind nicht die Bedingungen, die Voraussetzungen, die es womöglich gegeben haben mag und die womöglich nötig gewesen sind, vom Standpunkt des Hinterher, weil vom Standpunkt der Bedingungen her gibt es ja gar keine Not fürs Hinterher. Die womöglich nötig gewesen sind, dann sind sie in ihrem Resultat erloschen und keineswegs wirkende Mächte, wie es historischerweise gedacht wird. Umgekehrt. Wenn uralte Geschichten, wie meinetwegen das Christentum, erhalten geblieben sind, dann deswegen, weil sie fürs Heute, von dem, wie die Welt heute beschaffen ist, her, einen Nutzen haben, aber nicht deswegen, weil es schon lange gibt. Wenn man schon sagen will, es gibt Sachen, die haben ewig Bestand und die sind doch lange Traditionen, dann wirken die Traditionen aber nicht aus ihrem Traditionscharakter raus, sondern aus dem Nutzen, den sie für das Jetzt und Hier stiften. Deswegen greift eine Gesellschaft wie die kapitalistische meinetwegen gern zur christlichen Trostreligion. Aber es ist doch nicht umgekehrt, dass das Christentum bestimmt hätte, wie es im Kapitalismus zugeht. Die Leistung dieses Arguments, dieses Bedingungsarguments, aus den Bedingungen kommt nie die Folge raus, aber die Folge kann man immer auf Bedingungen reflektieren, auf Bedingungen beziehen und sagen, wäre es dazu gekommen, wenn das nicht gewesen wäre. Leistet eines, es stellt die Gegenwart als notwendiges Resultat dar, die Wirklichkeit als eine Notwendigkeit dar, ohne dass überhaupt irgendeine Einsicht in diese Wirklichkeit vorliegen müsste. Das Verfahren ist ja das von allem Inhalt abgelöste Verfahren, ohne vorher wäre es nie zum Nachher gekommen, durchs Vorher ist es zum Nachher gekommen. Denn auch das reine Reflexionskategorien, das heißt kein Verhältnis zu einem sachlichen Inhalt. Es müssen doch offenbar alle Bedingungen fürs Eintreten des Nachher vorhanden gewesen sein, denn das Nachher ist doch tatsächlich eingetreten. Wer kann leugnen, ne, dass es nach 1870 noch eine Geschichte gegeben hat? Niemand kann das leugnen. Dadurch, dass es sie gegeben hat, müssen ja wohl alle Bedingungen für die Veränderungen vorhanden gewesen sein, die seither passiert sind. Sonst hätte es die Veränderungen ja nicht gegeben und es wäre alles gleich geblieben. Wenn sie es aber gegeben hat, dann waren alle Bedingungen vorhanden, also ist das Resultat relativ zu den Bedingungen notwendig. Eine Erklärung der Wirklichkeit zu einer Notwendigkeit bloß durchs Aufpeppen der Faktizität mit einer Reflexionskategorie. Reflexionskategorie soll bloß so viel heißen, mit einer Technik des Argumentierens, wo man einen Inhalt überhaupt nicht dazu braucht. Nach der Seite hin ist die Geschichtswissenschaft die reine Verehrung der Gewalt. Das Argument, dass was eingetreten ist, ja wohl eintreten musste, weil die Zeit dafür reif war, weil die Bedingungen dafür vorhanden waren. Dass was existiert, ja wohl existieren muss, weil die Bedingungen es so hervorgebracht haben. Dieses Verfahren ist die ganz argumentlose, in dem Einladungstext steht dazu auch völlig moralfreie Verehrung des jeweiligen Siegers. Wer sich durchsetzt, war zeitgemäß. Wer verloren hat, war offensichtlich unzeitgemäß. Und jedes neue Resultat beweist Zeitgemäßheit oder Unzeitgemäßheit des sich Durchsetzenden oder des Abgelösten. Das Verfahren, eine Sache doppelt zu betrachten, nämlich als das, was sie ist, und sie auf Momente von ihr selber als Voraussetzungen zu beziehen, die ihre Bedingung sei. Also nehmt, meinetwegen das Faschismus-Zitat. Hitler ist nicht nur mit der Eisenbahn, er ist sogar mit dem Flugzeug zu Wahlveranstaltungen geflogen. Hätte er so viele Wahlveranstaltungen ohne Eisenbahn und Flugzeug machen können? Nein, weil er sie mit denen gemacht hat. Hätte er das ohne die nicht machen können? Es ist nicht, der Sache ist nichts hinzugetan. Wenn ich also jetzt sage, ohne das wäre es nicht so gewesen, wie es gewesen ist. Ja, weil es doch so gewesen ist. Ich betrachte die Sache einfach doppelt. Ich nehme sie, wie sie ist. Hitler hat Wahlkampfreisen mit Eisenbahn und Flugzeug gemacht. Und beziehe jetzt den Wahlkampf auf eine Bedingung seiner Möglichkeit, nämlich die Eisenbahn. Jetzt habe ich die Sache doppelt. Er ist mit der Eisenbahn gefahren und die Eisenbahn ist deswegen, weil er mit ihr gefahren hat, eine Voraussetzung dafür, dass er mit ihr gefahren ist. Ich betrachte die Sache doppelt und das ist das Verfahren, welches, sagen wir mal, sowas wie die geistige Spannung in das Fach bringt. Das ist das, was was das Beurteilende in dem Erzählen hervorbringt. Nipperdey, ich muss sagen, der ist irgendwie der Nipperdey ist ein Beispiel, wie wenn er ein Beispiel sein wollte. Also der schreibt so hin, wie wenn man sagen wollte, suchen wir uns mal einen Historiker, der genauso redet, wie es für ein Teach-Inner-Idealzitat bräuchte. Der Nipperdey macht's. Das Verfahren mit den Bedingungen und dem Resultat, die Sache doppelt sehen und damit die Kategorie der Zeitgemäßheit sich schaffen. Was existiert, ist zeitgemäß, denn sonst gäbe es ja nicht. Was aufgehört hat, ist nicht zeitgemäß, was man ja schon daran merkt, dass es aufgehört hat. Das schreibt er einfach so hin. Mal eine größere Passage über die Bismarck'sche kleindeutsche Reichseinigung. Österreich musste aus Deutschland ausscheiden. Man merkt hier schon, die Verwendung der Modalverben bringt die geistige Spannung rein. Er musste ausscheiden. Die Wahrheit ist, Österreich ist ausgeschieden und zwar dadurch, dass Preußen an Krieg, wo es darum ging, gewonnen hat. Österreich musste aus Deutschland ausscheiden. Endgültig war die Idee eines Reiches im Sinne universalistischer Herrschaft. Das Erbe des Römischen Reiches, wie es das Habsburger Reich noch repräsentierte, untergegangen. Jawohl, war's. Und weder Bismarck noch irgendein Nationalliberaler wollten ein solches Reich wieder erneuern. Auch hier die Idee, dass die Logik des Vorwärts-Rückwärts-Reinlesens nicht einfach Nipperdey ist, kann man zum Beispiel dadurch bestätigen, dass man sagt, auch der Bismarck hatte die Idee eines deutschen Reich, eines Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen tatsächlich nicht mehr vertreten. Die Idee war out, weil der den Krieg gegen die Vertreter der Idee gewonnen hat, die Idee wirklich nicht vertreten hat. Gut, war sie also wirklich out. Und das sagt er jetzt ein drittes Mal. Untergegangen war auch der Deutsche Bund von 1815. Er hatte sich aufgrund seiner staatenbündischen Ordnung und aufgrund des deutschen Dualismus als unfähig erwiesen, sich weiterzuentwickeln, die Probleme der Zeit zu lösen, die Ansprüche der Gesellschaft auf Sicherheit, verfassungsmäßige Ordnung, Wirtschafts- und Rechtseinheit zu erfüllen. Also jetzt hat die Gesellschaft den Anspruch auf eine deutsche Nation erhoben, probiert, ob der Deutsche Bund es hinkriegt, festgestellt, der Deutsche Bund, staatenbündisch wie er war, hat die Einheit nicht hingekriegt, ein Bündnis wie er war, hat er nicht die Auflösung des Bündnisses hingekriegt, damit war er unfähig zu leisten, was die Gesellschaft gefordert hat und woher der Nipperdey das weiß, dass die Gesellschaft das gefordert hat. Hinterher hat er Bismarck einen Krieg gewonnen, alles Preußen unterstellt und damit war die Einheit der Nation hergestellt und es hat sogar funktioniert. Also muss es ja wohl eine Forderung der Gesellschaft gewesen sein. Das Verfahren in aller Blödsinnigkeit, wie es mit solchen Tricks, mit solchen Techniken Spannung in das Mathe und dann reinbringt, ist, den Gedanken habe ich vorhin verlassen, die reine Verehrung der Macht dadurch, dass das, was sich durchsetzt, Recht hat und das, was untergeht, unterzugehen, verdient hat. Kein Historiker, wirklich keiner, würde, das verträgt sich mit der Art zu denken nicht, die russische Revolution, deren größter Feind er ganz gewiss ist, einfach für unberechtigt erklären. Die russische Revolution, dadurch, dass sie stattgehabt hat, müssen offensichtlich ihre Bedingungen reif gewesen sein und die anderen scheinen es ja nicht gemerkt zu haben, was ansteht. Musste also der Lenin kommen und ging es nicht anders als die Technik im ersten Schritt immer dieselbe und es gibt kein Ereignis, keinen Sieg, keine Niederlage, nicht der eigenen, nicht der fremden Partei, welches nicht unter dieser Rubrik gelesen wird. Wie sehr es die pure Verehrung der größeren Gewalt ist, wie die Geschichtswissenschaftler denken, oder was ihr Argument ist eigentlich, beweisen sie noch dann, wenn sie die Vorzüge der historischen Analyse erläutern. Da gibt es nämlich das Grunddogma, die Geschichtswissenschaft braucht einen gewissen Abstand. Kennt ihr das Argument, das kommt dann immer komisch vor, man braucht einen Abstand, sonst sieht man doch das Ding nicht. Also immer so ein wenig mit dem Bild, wer so alles davor steht, sieht das Ganze nicht. Naja, sie erläutern es. Nipperdey erläutert es so. Was leistet die Geschichtswissenschaft? Sinn und Nutzen der Beschäftigung mit Geschichte. Ein Sinn und Nutzen besteht übrigens darin, dass man sich dann nicht ideologisch mit Geschichte beschäftigt. Also, wenig zirkulär. Die Geschichte zeigt, Handeln und Verändern in Situationen unter Bedingungen und in Grenzen. Naja, immerhin schon noch eine schöne Erinnerung an, wie die argumentieren. Alles wird auf Momente, jede Sache wird auf Momente dieser Sache als Voraussetzungen reflektiert. Sie zeigt Handeln und Verändern in Situationen unter Bedingungen und in Grenzen. Zeigt den wechselseitigen Zusammenhang der Lebensbereiche und die unbeabsichtigten Folgen absichtsgelenkten Handelns. Und sie tut das besser als jede Gegenwartsanalyse, weil die Situation abgeschlossen ist, weil wir das Ende kennen, weil wir nicht mehr vital daran interessiert sind, wie es ausgeht. Stürmer drückt genau denselben Gedanken, noch unmissverständlicher aus, und er fragt, was kann man aus der Geschichte lernen? Vielmehr, er macht eine Parole, die heißt, das Unmögliche, die Erforderlichkeit des Unmöglichen aus der Geschichte lernen. Dann sagt er, wie das geht. Geschichte ist, wie der Altmeister der deutschen Geistesgeschichte, Friedrich Meinecke, einmal anmerkte, schaffender Spiegel. Sie verweigert uns die Antwort auf die Frage, was wir tun sollen. Sie gibt aber Antwort auf die Frage, was wir tun können. Und sie hilft, Gewinn und Verlust unseres Handelns abzuschätzen, spätestens dann, wenn Scherbenhaufen zu vermessen sind. Der Gedanke, die Geschichtswissenschaft braucht den Abstand. Die Geschichtswissenschaft ist überhaupt darin die bessere Gesellschaftsanalyse als die Gegenwartsanalyse, weil sie den Abstand hat. Ist an und für sich nur ein Argument in der Sache. Und das Argument heißt, ob eine Sache in der Zeit Erfolg hat und hatte, stellt sich einfach erst mit der Zeit raus. Nachdem nun aber der Erfolg in der Zeit das Argument der Historiker ist, hat etwas Bestand, kann sich etwas halten. Deswegen ist das Beurteilungskriterium der Historiker die Zeit selber. Wenn keine Zeit verrinnt, dann wissen wir doch gar nicht, ob zum Beispiel realistische Politik oder ideologiegeleitete Politik passiert. Und da merkt man ganz, die Unterscheidung ist so simpel, wie ich sage. Realistische Politik ist die, die ihre Ziele längerfristig behaupten kann. Also wiederum, nur der Erfolg ist das Kriterium des Unterschieds von Ideologie und Realismus. Ideologische Politik ist eine, die nicht gehen kann. Woher weiß man das? A, überhaupt nicht. Und der Historiker schon gleich nicht, er braucht nämlich den Abstand. Hinterher, weiß es dann jeder, ist der Historiker der Mann, der ihm das dolmetscht. Er hat aus langer Perspektive zum Beispiel rausgebracht, dass ein deutsches Reich mitten in Europa schwer geht. Oder aber die Umkehrung, er hat rausgebracht, dass der Verzicht auf ein deutsches Reich mitten in Europa ein großes Sicherheitsproblem für alle Seiten ist. Der ganze Trick mit dem Abstand ist nur der, dass es das Bekenntnis dazu ist, dass der Erfolg in der Zeit, also die größere Macht, die sich behauptet, dass das das gedankliche Kriterium ist. Das ist aber nur der Bedingungslogik erste Hälfte. Die zweite Hälfte der Bedingungslogik heißt nämlich, die eingetretenen Zustände sind notwendig, aber natürlich auch nur wegen der Bedingungen. So dass es zur Geschichtswissenschaft untrennbar dazugehört, dass sie einerseits alles nach der Logik der Bedingung, wenn alle Bedingungen vorhanden waren, musste es ja so kommen, für notwendig erklärt und mit demselben geistigen Instrumentarium sagt, aber es war natürlich wirklich bloß wegen der Bedingung nötig, so dass der Blick in die Geschichte dann auch immer rückwärts geht mit dem Argument, was wäre wenn? Die reine Spekulation ist ein Teil der Wissenschaft, die sie sich erstens erlaubt und zweitens zu Zeiten dann wieder verbietet und sagt, das darf man nicht übertreiben. Was wäre wenn, das kann ins Uferlose führen. Jedenfalls ist in der Logik der Bedingung sowohl das für notwendig erklären, wie das für nicht notwendig erklären gleichermaßen drin. Und je nachdem, ob man nun das geschichtliche Resultat für einen erfreulichen Zustand der Nation hält, für günstig oder für ungünstig, kann man das Herkommen nach der Seite der Notwendigkeit betrachten und loben oder nach der Seite der bloß relativen Notwendigkeit, der zufälligen Notwendigkeit betrachten und sagen, wenn das nicht passiert wäre, wäre das nicht passiert und dann hätten wir jetzt die ganze Scheiße nicht. Das ist die Weise, wie sich der Geschichtswissenschaft eine völlig neue, mit dem normalen Politisieren und Argumentieren völlig unvereinbare, oder na unvereinbar ist es schon, eine durchaus andersartige Moral aufmacht, nämlich die Schuldfrage. Unerwünschte nationale Zustände werden rückwärts auf ihre Ursachen hin bezogen und es werden Bedingungen genannt, die das verschuldet haben. Dann weiß man, wer der große Vergeiger gewesen ist und kann, wie bei der Betrachtung, wenn der Boris Becker verliert, das eigene Recht der Nation auf Erfolg sich erhalten, indem man auf den Vergeiger des nationalen Erfolgs gehörig schimpft. Damit ist jetzt aber der Punkt der Überlegung erreicht, wo das raus ist, was ich eingangs gesagt habe, nämlich diese Geschichte, diese Wissenschaft hat eine Technik, eine Argumentationstechnik. Nach Belieben, jedem Gegenstand seine historische Notwendigkeit und seine historische Nichtnotwendigkeit zu bescheinigen und zur Not beides gleichzeitig. Sie hat eine Technik, jeden Gegenstand, den es gibt, sei es den Papst Wojtyla, sei es das parlamentarische System, als notwendiges Herkommen mit einer langen Tradition zu würdigen oder als bedauerliches Ereignis, welches wegen ungünstiger Konstellationen eingetreten ist, zu betrachten. Sodass in ihrer Logik kein Ereignis weder zufällig noch notwendig ist, sondern ihrer Logik ist es scheißegal, ob das Ereignis zufällig oder notwendig ist. Ihre eigene Logik unterscheidet das überhaupt nicht. Sodass, was die Geschichtswissenschaftler über die Dinge sagen, über die sie reden, das kommt nicht von dem Argument, über welches sie verfügen. Das ist ja Wissenschaft, da kommt das, was als Aussage rauskommt, nicht aus dem Fehler des Arguments, sondern da kommt das, was als Aussage rauskommt, aus einer mit dem Argument überhaupt nicht zusammenhängenden, getrennten politischen Einstellung. Das ist der Grund, warum die Geschichte immer wieder umgeschrieben wird. Was die Nation jetzt für akzeptabel, für Erfolg, für günstig, für ungünstig hält, das wird als Maß angelegt und unter dem Gesichtspunkt wird rückwärts reingelesen, wie die Dinge gewesen sein müssen, was notwendig, was nicht notwendig war. Deswegen gibt's, und da ist gerade der Historikerstreit, auf den ich am Schluss noch zu sprechen kommen will, ein Beispiel dafür. Deswegen gibt es in der Geschichtswissenschaft nur zwei Techniken des Streitens, wenn die sich mal nicht einig sind. Wenn da mal einer wirklich was anders schreibt als der andere, und das tun sie ja schon. Wenn die sich nicht einig sind, gibt es zwei Techniken des Streits. Die erste ist hier abgeleitet. Die streiten sich einfach politisch. Die sagen, diese Sozialisten sind gar nicht für die Einheit Deutschlands. Die sagen, diese Menschen, die das Geschichtsbewusstsein dort zu verlieren drohen, die arbeiten der Komintern in die Hände. Oder der Historiker streitet ganz unmittelbar. Wir können doch nicht ewig mit einem Schuldbewusstsein herumlaufen. Richtig nach dem Muster, wie drehen wir es denn hin, damit nicht immer zu einem Schuldbewusstsein rauskommt. Der Streit findet statt über die Frage, Schuldbewusstsein ist günstig, gegen Partei Schuldbewusstsein ist schlecht. Und dann streiten sie, wie gut oder schlecht das Schuldbewusstsein ist. Richtig getrennt von ihrem anderen Zeug. Ein Dokument dessen, dass ihr anderes Zeug ein bewusstes Hindrehen ist, je nachdem, ob man jetzt der Meinung ist, es soll Schuldbewusstsein rauskommen oder nicht. Noch einige Nachträge zur Technik des Argumentierens bei den Historikern, die damit auch die zweite Weise des Streitens ableitet. Aber vorher erst noch bloß so Argumente wie dann, einiges über die Techniken. Die Reflexionsform der Bedingung, die erlaubt ja nun, alles mit jedem in Beziehung zu setzen. Das ist ja das Schöne. Man kann zum Beispiel schon sagen, wenn Cäsar nicht Gallien erobert hätte, dann wäre Frankreich nicht lateinisch geworden. Dann hätten vielleicht die Germanen von vornherein ein Riesenreich hingekriegt. Man kann natürlich aber auch sagen, dass Frankreich lateinisch ist und Deutschland germanisch. Wäre klasse, weil das wäre gerade jetzt die große Einheit Europas, die gerade im Gang ist. Ob man also den Gegenwartszustand auf den Karl den Großen oder auf Cäsar, der den Rubikon überschritt, bezieht, die Plusse und Minusse, die verteilt werden, die günstigen Zustände der Nation, die ein Lob an ihrer langen Tradition kriegen, und die ungünstigen Zustände der Nation oder Europas, die eine Kritik verdienen und deswegen einen Schuldigen in der Frühgeschichte haben. Beides ist durch die Technik der Bedingung locker drin. Man bezieht die Dinge auf Sachen, wie man will. Ein klasse Verfahren dabei ist auch das Epochisieren. Was gehört zu was? Die interessanteste oder die schärfste mir bekannte Leistung in dem Zusammenhang hat dieser Erlanger Professor Stürmer, der ein Kanzlerberater ist, hervorgebracht. Der hat sich mit dem Problem rumgeschlagen. Er ist ein Gegner des Schuldbewusstseins und möchte jetzt das deutsche Nationalgefühl wieder irgendwie sauberer, glatter, na irgendwie regulärer Nationalismus, daran wäre ihm gelegen. Jetzt hat er das Problem, dass man den Zweiten Weltkrieg den Aggressionscharakter schlechterdings nicht absprechen kann. Da geht nichts. Man kann einfach nicht sagen, die Polen hätten die Deutschen überfallen. Man kann auch nicht sich einfach hinter das Volk ohne Raum Argument stellen, und zwar deswegen, weil es zum heutigen Deutschland nicht passt. Also hat der Professor Stürmer ein ganz anderes Verfahren entwickelt. Er hat gesagt, er findet ein neues Wort für die Sache und sagt zum Zweiten Weltkrieg, die zweite Hälfte jenes 30-jährigen Bürgerkriegs in Europa. Na, da merkt man wegen die Kunstform, die die Geschichtswissenschaft auch ist, ein Bürgerkrieg. Ein Bürgerkrieg war übrigens hinten und vorn kein Bürgerkrieg, ne? Nein, da denkt man vom heutigen Europa aus, wo es schon längst keine Staaten mehr gibt, sodass es quasi alles eine Innenpolitik ist. Von dem rückwärts betrachtet sind die Kriege überflüssig. Bürger, man kennt es, Bürgerkriege werden besonders bedauert, weil dort ja Bruder um Bruder sich schlagen. Während Nationalkriege, die haben ja ihre Berechtigungen. Also erstens Bürgerkrieg. Von hinten, vom heutigen Europa, von dem das noch gar nicht gibt, vom Ideal Europas her, rückwärts, Bürger brauchen sich doch wechselseitig nicht. Es war eine Tragödie. Aber es war eine Tragödie, die zweitens, eben auch hier die poetische Seite, der 30-jährige Krieg, ja, den kennt man, war eine furchtbare Tragödie, dauernde Zerfleischung und übrigens ist nicht vorwärts und nicht zurückgegangen. Ewig lang. 30-jährige Krieg, Anklang. Und was ist dabei gemacht als Leistung? Der Erste und der Zweite Weltkrieg werden einfach gesagt, das ist ungefähr des Dramas erster und zweiter Akt, dieselbe Sache, sodass der deutsche Angriffskrieg überhaupt nicht, also für einen Historiker ein Problem, weil er Nationalist ist, sich in die Tradition stellen will und jetzt sagt, kann man eigentlich ohne Schamröde sagen, jawohl, wir sind wir haben das gemacht. Er hat ein Verfahren entwickelt, er tut das alte Argument Versailles einfach zu einer Sache erklären, was früher ein Legitimationsargument war, zu sagen, naja, wegen Versailles war, wegen er hat er Frieden und so. Sagt er gleich, wie wenn das Argument, die alte Lüge, dass eine Nation sich natürlich rächen muss, wenn sie eine Niederlage erleidet. Die erklärt er gleich zum Ding, die alte Lüge, und sagt, das war eine quasi sachliche Einheit. Und weil der Erste Weltkrieg so hinausgegangen ist, dass der Versailler Frieden gemacht worden ist, musste ja wohl, klar musste der Angriffskrieg werden, aber musste ja wohl der Zweite noch stattfinden. Ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang, Geschichtswissenschaft reduziert sich sehr häufig darauf, dass die Dinge Namen kriegen und damit ist die Geschichte schon erledigt. Stell dir vor, einer macht ein Buch, das europäische Mittelalter, ne? Merkt jeder, eine feine Sache, weil wir sind Europa, das geht uns an, zack. Da ist schon das Wort die Sache. Jener tragische 30-jährige Bürgerkrieg in Europa im 20. Jahrhundert. Ja, so ist der Zweite Weltkrieg von einem Historiker um seine, das historische Weltbild bedrohende Unanständigkeit gebracht. Also nicht nur, was ich nach der Bedingungslogik miteinander in Beziehung setze, ist völlig frei. Sondern auch, von welchem davor bis zu welchem danach ich die Sache mache. Jeder Zustand, mal in der Geschichte, innerhalb der Geschichte, nicht die Gegenwart betrachtet, innerhalb der Geschichte, jeder Zustand kann als Effekt und Erfolg betrachtet werden, indem er sagt, ja, er ist hergestellt worden. Jeder Zustand kann man, wenn man noch 100 Jahre weitergeht, als war wert, dass er untergeht, weil er ist ja untergegangen, betrachtet werden. Ob ich die Epoche mache von Mittelalter bis zur Staatsgründung oder ob ich sie mache vom Mittelalter bis zur EG, je nachdem. Zum Beispiel kann man da heutzutage sagen, ist nicht die EG ein Wiederaufleben des mittelalterlichen Bündnisgedankens? Eines Reiches, welches ganz Europa unter Werden eint. Damit, dass die Geschichtswissenschaftler mit der Logik der Bedingung argumentieren, aber ihre Gründe, warum was gut oder schlecht ist, warum was nötig oder unnötig war, gar nicht aus der Logik der Bedingung folgen. Deswegen ist jede Historikerdebatte ein Streit am falschen Feld. Jede Debatte, die unter Historikern stattfindet, ist Heuchelei. Und es ist eine Schwierigkeit. Mal eine Geschichte aus dem Agitationsleben. In einer Stürmer-Vorlesung, es ging um den Zweiten Weltkrieg und den amerikanischen Kriegseintritt, sagt der gemeint, die Amerikaner würden sich aus dem Krieg raushalten. Aber die Seevölker haben andere Werte. Und die mussten sie vertreten. Na, ist halt Freiheit der Meere gemeint gewesen. Da kommt das Gegenargument. Ja, aber das war doch vielmehr so, die Amerikaner haben zugewartet, dass die europäischen Großmächte sich wechselseitig zerfleischen, damit am Schluss ihnen das zufällt. Und wie sie gemerkt haben, dass sich die Waage nach der deutschen Seite so neigt, dass England sich nicht halten kann, und die Deutschen den Amerikanern das Ausstatten Englands mit Waffen nicht erlaubt haben, nämlich durch Unterbrechung der Transportwege, da sind sie in Krieg eingetreten. Antwort: Ja, auf der oberflächlichen Ebene haben sie recht. Gegenargument: Was berechtigt sie dann, in die Tiefe zu gehen? Sagt er: Ja, darauf kommt es doch an bei der Geschichtswissenschaft. Jetzt ist das Ganze aber immer noch ein Scheindialog. Denn wer sagt, ja, die Kontinentalvölker missverstehen die Seevölker, der drückt seine Hochachtung vor Amerika aus. Das US-Recht, in diesen Krieg einzutreten, ja fast so was wie eine Unvermeidlichkeit für die. Er möchte historisch rechtfertigen, dass das sein musste. Wer sagt, naja, die haben da imperialistische Absichten gehabt und haben sehr zynisch rumkalkuliert, ist gegen die Amis. Aber der eine sagt nicht, warum er für die Amis ist, und der andere sagt nicht, warum er gegen die Amis ist, sondern sie streiten sich an einem Objekt, um das es beiden nicht geht. Kriegseintritt. Wegen der Werte der Seevölker oder wegen sonst was. Sie streiten sich auf einem Feld, um das es beiden nicht geht, um die hohe oder nicht so hohe Meinung, die man von den Amerikanern haben soll. Das ist die Heuchelei. Jeder Streit ist einer, wo der Gegenstand, um den geredet wird, selber schon als ein Bewerteter vorkommt. Nämlich als einer, der, Stürmerseite, das berechtigte Kriegseintreten der Amis betont, also das Recht der Amerikaner zu der Stellung, die sie durch diesen Krieg und nach dem Krieg eingenommen haben. Die andere Seite, die das als zynischen Imperialismus schildert, bestreitet dieses Recht, ohne dass es thematisiert würde. Da könnt ihr sicher sein, jeder Streit, ob man die Reichseinigung gut oder schlecht finden kann, alles sind von vornherein total politische Streits, aber werden immer auf einem Feld ausgetragen, wo das gar nicht mehr vorkommt. Weil die Sachen als Bewertete im Streit unterstellt sind, sodass jetzt über die bewerteten Sachen gestritten wird. Und jeder weiß, dass der Grund der Bewertung nicht in den Sachen liegt. Das ist das Absurde, übrigens andererseits das Unfruchtbare. Diskussionen in Historikervorlesungen gehen so. Entschuldigen Sie bitte, es war doch anders. Ein furchtbar konstruktiver Beitrag in einer Historikerdebatte. Der Professor kapiert, dass der historisch bewanderte Student im Raum irgendwelche Details kennt. Bedankt sich für die genaue Darstellung der Oberfläche und ist dann wieder fertig damit. Ob der das als den Angriff nimmt, der es theoretisch sein sollte, oder nicht, hängt gar nicht an dem Argument, sondern hängt am Zufall, dass man zum Beispiel das Wort Imperialismus nahe fließen lässt. Dann hat man den Ton verletzt. Dann hat man die fiktive Tour des ganzen Debattierens, nämlich politische Einstellung an Feldern zu diskutieren, um die es gar nicht geht. Dann hat man die Ebene verletzt und dann kriegt man zum Beispiel den Vorwurf, sie politisieren. Mit diesem Punkt, dass in der Geschichtswissenschaft, das ist jetzt der letzte Gedanke zu der Logik dieses Argumentierens, mit diesem Punkt, dass in der Geschichtswissenschaft jedes Faktum von vornherein als Bewertetes eingeht, hat man erreicht, dass wie die zweite Hälfte der Streits der Geschichtswissenschaft abläuft, wenn es sie denn gibt. Es ist nämlich so. Wenn jedes Faktum von vornherein nicht als Faktum, welches zu erklären ist, auftritt, sondern als Bewertetes, als eines, welches die Notwendigkeit des Guten oder die Überflüssigkeit des Schlechten bestreitet, dann kommt es, und die Geschichtswissenschaft ist berühmt dafür, zum Wahnsinn dessen, dass sich auf einmal um Fakten gestritten wird. Nichts ist vom Wissenschaftlichen her absurder, als dass man sich um Fakten streitet. Die Fakten gibt's und die kennt man und das Problem ist, was man von ihnen hält, wie man sie erklärt. Aber ob es sie gibt, Ist doch kein wissenschaftlicher Streit, da schaut man hin. Und wenn es vorbei war schon, dann muss man in den Annalen nachlesen. In der Geschichtswissenschaft ganz anders. Da gräbt zum Beispiel der erste große Historikerstreit in der Bundesrepublik, da gräbt zum Beispiel ein Fischer, Vornamen vergessen, aber er ist der berühmteste Historiker überhaupt, Nachkriegshistoriker, der Fischer gräbt in den Archiven des kaiserlichen Kriegskabinetts vom Ersten Weltkrieg und entdeckt, was Wunder, dass die glatt gemeint haben mit dem Krieg, schaffen sie sich günstige Bedingungen, dehnen das Land aus, machen den Franzosen nieder, so Zeug halt. Dann hält der Fischer das hoch und sagt, da seht ihr's, der Erste Weltkrieg nicht hineingeschlittert, sondern Zwecke gehabt. Wen überrascht dieser Mann? Nur jemanden, der die Entschuldigungslogik der Historiker von Zweiten Weltkrieg Klasse gefunden hat, wer also zum Beispiel diese berühmten Depeschen und dann die Fragen an den Emser-Depeschen, ne, und die Frage an den französischen Gesandten, wie wird er sich verhalten, wer alles das für eine unglückselige Verwicklung halten wollte, also die negative Beantwortung der Kriegsschuldfrage gewollt hat, der kriegt tatsächlich durch ein Faktum gesagt, aber sie hatten doch auch was mit vor. Heute genau dieselbe Logik umgedreht, im Historikerstreit. Da geht es ja so, ja, man habe jetzt britische Kriegsarchive geöffnet und da kam heraus, dass nicht nur das Deutsche Reich imperiale Absichten mit diesem Zweiten Weltkrieg hatte, sondern auch England die endgültige Beseitigung des Machtrivalen am Kontinent, Deutschland nämlich, schon frühzeitig, wer weiß wann, 35 oder was, schon frühzeitig ins Auge gefasst hat. Was soll das für ein Argument sein? Ist doch eh klar, dass ein imperialistischer Krieg zwei braucht. Ist doch eh klar, dass der Zweite Weltkrieg natürlich durch die Deutschen ausgelöst, aber an britischen Friedensbedingungen ausgelöst worden ist. Das ist doch gar keine Frage. Eine Neuheit soll das wieder sein. Übrigens, aus dem Ganzen zieht niemand raus, naja, so geht im Imperialismus. Sondern das ist nur die moralische Debatte. Bisher haben wir den Zweiten Weltkrieg betrachtet als die opfervolle Erlösung der Deutschen von falscher Regierung durch andere Nationen. Und jetzt findet glatt jemand in einem Archiv Dokumente von Nationalegoismus auch bei den anderen. Die zweite Seite, die zweite Methode des Streitens, des Änderns historischer Auffassungen, ist die Heuchelei des Aufdeckens von Quellen. Jeder, der wollte, wusste zum Beispiel, dass natürlich das Deutsche Reich im Ersten Weltkrieg und die Briten im Zweiten Weltkrieg mit dem Krieg was anfangen wollten. Nein, man glaubt seine eigene Ideologie und kann dann gegen die ein neues Faktum hervorzerren, das nun selber wieder nicht ein Faktum ist, wo man sagt, na, jetzt müssen wir mal erklären, warum die Briten das gewollt haben. Sondern von vornherein ein gedeutetes Faktum, nämlich bezogen auf den Moralbonus, den die Alliierten hatten, und das Moralmalus, das die Deutschen hatten. Und jetzt kommt raus, auch nationaler Egoismus. Also kriegen die Deutschen das Moralmalus etwas kleiner gemacht und die Alliierten den Moralbonus etwas kleiner gemacht. Und das ist die ganze Logik. Das neue Faktum ist also wieder kein Gegenstand, der erklärt wird, sondern er steht von vornherein für eine Wertung. Und deswegen, weil es so ist, und nur aus der Logik des historischen Denkens raus, entsteht glatt, dass der Wahnsinn so weit geht, dass das wissenschaftliche Denken anfängt, Fakten zu leugnen. Weil sie die Fakten nicht erklären wollen, sondern weil jedes Faktum als gedeutetes daherkommt. Deswegen kann man machen, was man aus der politischen Debatte schon kennt, nach dem Muster, ich sage nur Afghanistan. Ja, da ist ein Faktum, ich halte ein Faktum hoch und damit ist alles erledigt. Denn das Faktum steht gar nicht als Faktum im Raum, über das man sich jetzt eine Meinung bilden soll, sondern das Faktum ist nur der Zeiger für eine Meinung, die man sich sowieso schon gebildet hat. Deswegen, weil das so ist, sind Historiker, also da steht Faktum immer für die moralische Deutung, welches das Faktum beinhaltet, und deswegen halten manche Fakten nicht aus. Nur aus einem Historikerhirn raus kann es gekommen sein, dass jemand Auschwitz Lüge sagt. Klar, das machen die demokratischen Historiker nicht. Aber die Idee, dass einer sagt, Auschwitz, Mensch, das Faktum darf es nicht gegeben haben. Denn sonst könnte ich mir als Deutscher nicht mehr in die Augen schauen. Übrigens ein sehr netter Spaß, dass die Faschisten die Judenvergasung auch peinlich finden. Ja, sonst hätten sie doch sagen, war genau richtig, hätten sie doch sonst sagen. Ja, was denn sonst? Nein, die sagen Auschwitz-Lüge, sie akzeptieren das Urteil über Auschwitz. Aber gerade weil sie das Urteil über Auschwitz akzeptieren und als Nationalisten aus ihrer Tradition heraus leben, gerade deswegen halten sie das Faktum nicht aus und sagen, Auschwitz hat es nie gegeben und machen großartige Bücher drüber, wie das alles konstruiert worden ist als ein Lügengebäude. Die ganze Seite mit den Quellen und das Quellenstudium, worauf die Geschichtswissenschaft sich so viel einbildet, als auf ihre Akribie, als auf ihr, das ist die wissenschaftliche Seite an ihr. Alles das ist nur ein Produkt der Identität von Faktum und Deutung. Ist ein Produkt dessen, dass in der Geschichtswissenschaft durch diese Technik der Bedingungslogik alles schon als moralische Kategorie, als Plus und Minus, als Gut und Schlecht daherkommt. Nur deswegen gibt es Problem von Quellen, Studium, Quellensicherheit, Entdeckung neuer Quellen, die irgendeiner Meinung umwerfen können und diesem ganzen Zirkus. Das ist also keineswegs ein Dokument der Wissenschaftlichkeit, sondern dass es einen Streit um Quellen gibt, also dass Fakten behauptet und bestritten werden, ist ein Dokument dessen, dass jedes Faktum von vornherein moralisch ist, sonst braucht man sich nicht drum streiten. Um Fakten nämlich streiten sich vernünftige Leute nicht, die erklären sie sich. So, jetzt habe ich was gemacht. Jetzt habe ich bis hierher die argumentative Technik dieser Wissenschaft erklärt und die Lehren, die sie bietet. Die Lehren heißen nämlich, was wichtig ist, hat es in der Vergangenheit gegeben, was wir bewahren müssen, denn sonst wäre alles Gute, was wir jetzt haben, nicht der Fall. Und umgekehrt, was Schlechtes hat es in der Vergangenheit gegeben, was schuld ist an allem Schlechten. Von vornherein rein moralische Lehren, die nach dem Muster gehen, ein Volk, das verweichlicht, zum Beispiel die Betrachtung der Spätantike ist extrem lehrreich, die geht immer so, ein Volk, das im Genuss versinkt, muss untergehen. Der Umstand, dass sie das auch noch 500 Jahre ausgehalten haben, zählt da natürlich überhaupt nicht an der Stelle. Umgekehrt, ein Volk, das zu kämpfen weiß, überlebt. Da werden mal die Spartaner, aber dann kriegen die Spartaner wieder ihr Minus, weil sie ja sich dann doch überkämpft haben. Dagegen sind dann wieder die Athener gut und so. Also, die Lehren der Geschichte sind keine Lehren. Und wenn einer wie der Stürmer zum Beispiel das mit der Lehre macht, wenn Scherbenhaufen zu vermessen sind, also wenn der erklärt, wenn die Geschichte einem schon nicht sagt, was man tun soll, sie kann doch sagen, was zu riskant ist. Dann ist das noch eine völlig falsche, rationalistische Aufpepperei dessen, was tatsächlich passiert. Denn das kann sie überhaupt nicht sagen. Den Beweis sollen sie mal antreten. Dass zum Beispiel der Versuch, ein deutsches Reich zu etablieren, nicht gelingen kann, weil er schon mal nicht gelungen ist. Die Logik, die hätten sie mal unter dem Hitler machen sollen. Da wären sie verboten worden damit. Umgekehrt. So, das ist jetzt alles erklärt, die Lehren, die Technik der Lehren, die Moral. Und jetzt muss ich vor was warnen, nämlich letzten Endes ist alles, was ich jetzt erzählt habe, bloß Handwerkszeug und immer noch ein rationalistisches Missverständnis von dem, worum es dort geht. Liest man Nipperdey oder andere, dann kriegt man immer geboten, ja, die Lehren der Geschichtswissenschaft, aus der Geschichte lernen. Und bei nächster Gelegenheit kriegt man Folgendes geboten. Muss ich jetzt was suchen. Naja, jetzt geht's endgültig los, dass ich die Stellen nicht mehr finde. Nipperdai vertritt. Man soll nicht immer meinen, man müsste aus der Geschichte lernen. Stellt euch das vor. Das haben Sie alle, gehört übrigens zu jedem Aufsatz dazu. Erstens, man muss aus der Geschichte lernen. Zweitens, man soll nicht immer so tun, als müsste man aus der Geschichte lernen. Kreizt und da finde ich jetzt das Scheiße da. 17. Hier. Ich will zum Schluss drei Dinge hervorheben, von denen in der zeitgemäßen wie allgemeinen Diskussion dieser Fragen zumeist weniger die Rede ist. Dieser Fragen, wozu Geschichte nütze sei. Lügt da übrigens jeder davon. Subjektiver und persönlicher. Nicht mit dem Panzer der Wissenschaft, mit mehr Widerhaken, als mit glatten Aufrechnungen. Und er bekennt sich dazu, dass er jetzt wirklich Unvertretbares vertritt. Er sagt, es sind jetzt Widerhaken, nicht glatt, nicht beweisbar, aber es ist doch wirklich wichtig. Also, darf man nicht unterschätzen. Ich nenne drei Dinge, die im Umgang mit der Geschichte entstehen und die ich heute noch in unserer Welt für wichtig, ja, wenn ich mich so altmodisch ausdrücken darf, für Tugenden halte. Die Neugier. Jetzt da schau her. Jetzt ist die ganze Lehre der Geschichte wieder weg und Nipperdai tritt dafür ein, dass die Neugier eine ist auf die Vielfalt des Menschlichen. Das ist reine Neugier. Nicht die Neugier, die auf praktische Zwecke aus ist. Die reine Neugier bedarf keiner Rechtfertigung. Sie ist sich selbst legitim. Und so zu. Geschichte ist, so Nipperdai an dieser Stelle, A zu nichts nütze, sondern die befriedigt die Neugier der Menschen. Andere an anderer Stelle, zu wissen, wie es gewesen war, ist doch eine feine Sache. Und jetzt wird es erst richtig schwierig. Sie vertreten gar nicht mehr, dass das nötig ist, sondern die nehmen gewissermaßen, die machen den Übergang, wie wenn sie eine Kunstform wären. Sie argumentieren für ihr Zeug mit dem Argument, es würde doch den Menschen eine Befriedigung verschaffen, mal getrennt davon, ob es zu irgendwas nütze ist. Und halten es für das Menschlichste überhaupt, dass man es furchtbar wichtig findet, was irgendwann mal gewesen ist und längst nicht mehr ist. Nipperdai sagt auch, wahrscheinlich finde ich das jetzt auch wieder nicht, noch deutlicher, wie er dieses... Geschichte antwortet auf die Frage, wer wir sind und warum wir anders sind als andere. Sie präsentiert uns unsere Identität. Sie lässt den Zufall, dass wir anders sind als die anderen und die anderen anders als wir, gegen den wir uns so gerne auflehnen. Er nicht, ne? Er ist sehr froh, dass wir anders sind wie die anderen. Und möchte ja unbedingt, dass man das als Lehre mit heimnimmt. Gegen die wir uns so gerne auflehnen, hinnehmen, ertragen. Diese Hinnahme unseres So-Seins und des Andersseins der anderen ist eine moralische Wirkung des erkennenden Umgangs mit der Geschichte. Lehren ganz anderer Art kommen jetzt auf einmal auf. Unsere Identität, der, wer wir sind, der wird uns da vorgehalten in der Geschichte. Unsere Neugier auf, wo wir herkommen. Das, du Bächlein Silberhell und klar, wo kommst du her, wo gehst du hin? Das ist es, was geboten, geschätzt und was die Geschichtswissenschaft den Menschen zu geben vermag. Was ganz anders als Lehren. Es ist nämlich nichts wie das Angebot, Geschichtswissenschaft würde überhaupt dem Menschen das Einreihen anbieten. Und zwar argumentfrei. Dass ein Individuum sein So-Sein für was hält, weil es ein Herkommen aus einem größeren Ganzen ist, weil es überhaupt ein Moment in einem größeren Ganzen ist, welches nicht von heute auf morgen in die Welt gekommen ist, sondern welches schon durch die Größe seiner Dauer eine gewisse Verehrungswürdigkeit hat. Das ist der Standpunkt, den der Nipperdai als, das ist doch viel mehr als das ganze Lehrenzeug, die eigentliche Lehre. Das ist also auch, wenn er mit Neugier macht, ist keine Rückkehr zum Orchideenfach, sondern ist was ganz was anderes, Geschichtswissenschaft oder Geschichte lesen ist sowas wie ein Nahrungsmittel des Nationalismus pur. Ein Angebot, sich einzureihen und sich, in denen die vor einem waren, sowohl zu würdigen, wie auch dankbar gegen die vor einem waren, zu erweisen. Und der Nietzsche hat genau den Standpunkt. schon vor längerer Zeit eigentlich karikiert. Da lese ich jetzt einen größeren Bereich vor, weil der trifft genau das, was die alle in Wahrheit meinen, wenn sie sagen, es kommt furchtbar auf Geschichte an. Auch das, was die in Wahrheit meinen, wenn sie sagen, eine geschichtslose Generation ist für eine Nation ein Unglück. Die meinen doch nicht eine Generation, die Lehren der Geschichte, zum Beispiel, dass man einen Zweifrontenkrieg nicht führen soll, nicht im Kopf behalten hat. Das meinen die doch nicht. Sondern die meinen geschichtslose Generation in dem Sinn, Leute, die sich nicht in das nationale Leben einfach deswegen eingliedern, weil das nationale Leben doch was Größeres als ihr eigenes ist, die nicht sich als Mitglied der Nation hochschätzen und verehren, deswegen, weil sie Mitglied von was sind, was verehrungswürdig und wichtiger als sie ist. Wenn solche Leute fehlen, dann ist es ein Jammer für eine Nation. Und da sagt der Nietzsche, die Geschichte gehört also zweitens dem Bewahrenden und Verehrenden, dem, der mit Treue und Liebe dorthin zurückblickt, wo er herkommt, worin er geworden ist. Durch diese Pietät trägt er gleichsam den Dank für sein Dasein ab. Also die Bestimmungen von Nietzsche stimmen alle haarscharf. Das soll man machen. Diese Idee, durch die Pietät gegenüber dem eigenen Gewordensein, der Nation, des deutschen Lebens und so zu, seinen Dank für seine Gegenwart abstatten. Indem er das von alters her Bestehende mit behutsamer Hand pflegt, will er die Bedingungen, unter denen er entstanden ist, für solche bewahren, welche nach ihm entstehen sollen. Und so dient er dem Leben. Der Besitz von Urväterhausrat verändert in einer solchen Seele seinen Begriff. Denn sie wird vielmehr von ihm besessen. Nicht sie besitzt den Hausrat, sie wird von dem alten Klump besessen. Das Kleine, das Beschränkte, das Morsche und Veraltete erhält seine eigene Würde und Unantastbarkeit dadurch, dass die bewahrende und verehrende Seele des antiquarischen Menschen in diese Dinge übersiedelt und sich darin ein heimisches Nest bereitet. Die Geschichte seiner Stadt wird ihm zur Geschichte seiner selbst. Er versteht die Mauer, das getürmte Tor, die Ratsverordnung, das Volksfest, wie ein ausgemaltes Tagebuch seiner Jugend und findet sich selbst in all diesem seine Kraft, seinen Fleiß, seine Lust, sein Urteil, seine Torheit und Unart wieder. Hier ließ es sich leben, sagt er sich, denn es lässt sich leben. Sehr herrlich der Satz. Hier ließ sich leben, sagt er sich, denn es lässt sich leben. In Wahrheit heißt er, denn er lebt gerade da. Es ist pur die Idiotie der Heimatliebe, die hier verherrlicht wird. Das, womit man nun mal gerade sich rumschlägt, weil es einen dorthin verschlagen hat, ist klasse, weil es gelingt einem ja gerade, sich damit rumzuschlagen. Weil man sich tatsächlich damit rumschlägt, ist es eine feine Sache, womit man sich rumschlägt. Hier ließe sich leben, sagt er sich, denn es lässt sich leben. Hier wird es sich leben lassen, denn wir sind zäh und nicht über Nacht umzubrechen. So blickt er mit diesem Wir über das vergängliche, wunderliche Einzelleben hinweg und fühlt sich selbst als den Haus-, Geschlechts- und Stadtgeist. Mitunter grüßt er selbst über weit verdunkelnde und verwirrende Jahrhunderte hinweg die Seele seines Volkes als seine eigene Seele. Ein Hindurchfühlen und Herausahnen, ein Widern und so zu. Den höchsten Wert hat aber jener historisch-antiquarische Verehrungssinn, wo er über bescheidene, raue, selbst kümmerliche Zustände, in denen ein Mensch oder ein Volk lebt, ein einfaches, rührendes Lust- und Zufriedenheitsgefühl verbreitet. Recht hat er, der Nietzsche. Dann hat es den größten Wert, wo miese Lebensbedingungen auf die Weise verherrlicht werden. Wie könnte die Historie dem Leben besser dienen als dadurch, dass sie auch die minder begünstigten Geschlechter und Bevölkerungen an ihre Heimat und Heimsitte anknüpft, sesshaft macht und sie abhält, nach dem Besseren in der Fremde herumzuschweifen und um dasselbe wetteifern zu kämpfen. Mitunter sieht es wie Eigensinn und Unverstand aus, was den Einzelnen an diese Gesellen und Umgebungen, an diese mühselige Gewohnheit, an diesen kahlen Bergrücken gleichsam festschraubt. Aber es ist der heilsamste und der Gesamtheit förderlichste Unverstand. Wie jeder weiß, der sich durch die furchtbaren Wirkungen auswandernder Abenteuerlust etwa gar bei ganzen Volksschwärmen deutlich gemacht hat. Die entgegengesetzte Empfindung, das Wohlgefühl des Baumes an seinen Wurzeln, das Glück, sich nicht ganz willkürlich und zufällig zu wissen. Stellen wir das vor, einer soll sich daran freuen, dass er bedingt ist. sich nicht ganz willkürlich und zufällig zu wissen, sondern aus einer Vergangenheit als Erbe, Blüte und Frucht herauszuwachsen und dadurch in seine Existenz entschuldigt, ja gerechtfertigt zu werden. Dies ist es, was man jetzt mit Vorliebe als den eigentlichen historischen Sinn bezeichnet. Eine sehr treffende Schilderung von dem, was die eigentliche Lehre der Geschichtswissenschaft ist, nämlich die Pflege der Idiotie der Heimatliebe. Nur, dass die Geschichtswissenschaft mit so einer bescheidenen Idiotie wie der Heimatliebe nicht zufrieden gäbe. Ein bisschen größere Einheiten sind da schon verlangt. Erst aus diesem Zweiten raus, aus dieser eigentlichen Lehre der Geschichtswissenschaft, entsteht das, was denen tatsächlich Probleme sind. Erst aus dieser Pflege der Idiotie der Heimatliebe als der Genuss, als ein Genuss des Individuums, erst daraus kommt, was die deutschen Historiker speziell als Problematik diskutieren. Die Problematik hat die Überschrift Kontinuität der deutschen Geschichte. Das ist jetzt der letzte Abschnitt. Das leere sich beheimatet fühlen, die völlig argumentlose, grundlose Übereinstimmung mit den Anliegen der Nation darüber, dass sie Gewordene sind und man selber ein Gewordener ist, das erwächst, so meinen die Geschichtsschreiber spinös, aus der Betrachtung der Herkunft. Das ist natürlich ganz falsch, die Wahrheit ist umgekehrt. Weil ein grund- und argumentloses Ja zu dem Leben in der Nation und zu dem Mitmachen ihrer Absichten verlangt ist, weil das Ja sich an kein Argument knüpfen kann, weil jedes Argument widerlegt würde. Deswegen gibt es die Suche nach dem argumentfreien Ja, der Idiotie der Heimatliebe. Historiker meinen es umgekehrt, die meinen die entstünde daraus, dass man sich wirklich als Produkt langer Generationen, die auch so gelebt haben wie wir und die damit unser Leben sowohl vorschreiben wie heiligen. Dass man sich das als dieses Produkt, also dass man wegen dieser Betrachtung zur Heimatliebe neigen würde. Aus diesem Idiotismus, aus diesem ihren Fehler raus, aus dieser Umkehrung, dass sie tatsächlich die Betätigung der Heimatliebe am historischen Material für einen Grund der Heimatliebe halten. Aus diesem Irrtum raus kriegen sie ein Problem. Kann man sich denn eigentlich als Deutscher so grund- und bedingungslos daheim fühlen, wo doch unsere Geschichte gewisse dunkle Stellen aufweist? Der Geschichtswissenschaft geht es wie dem Adorno. Sie haben das Problem, gibt es eine Kontinuität nach Auschwitz? Adorno kann keine Gedichte mehr schreiben nach Auschwitz, nicht mehr Cello spielen und so. Die können womöglich keine Kontinuität mehr bieten und das ist doch das ganze Angebot der Geschichte. Dabei muss man erst mal was sagen zu dem Thema, keine Kontinuität mehr bieten. Dass die deutsche Geschichte im Blickwinkel der Historiker so etwas wie eine nicht integrierbare Leerstelle hat, über die wir dann so reden wie heutzutage über die Raketen. Nationaler Wahnsinn, unverständlich, unfassbare Verbrechen, moralische Katastrophe, solche Umschreibungen kriegt alles der Faschismus. Auch denen merkt man übrigens noch an, dass es der Misserfolg ist, der sie ärgert. Auch hier noch. Moralische Katastrophe, nationale Katastrophe, nationaler Wahnsinn. Immer ist es der Misserfolg, der das Argument abgibt. Aber jedenfalls, dass es überhaupt in der Kontinuität der Zeit 12 Jahre ohne integrierbaren Gehalt gibt, hat auch nichts mit der Wahrheit zu tun, sondern ist selber ein Produkt des Bemühens um Kontinuität. Es war doch nichts anders als der Versuch der Historiker, diesen ihren Wahn, wir wollen uns und damit allen Menschen das Angebot machen, sich in einem furchtbar sinnreichen, großen Ganzen als Rädchen, als Kettenglied von Generationen fühlen zu können, die alle ein sehr verehrungswürdiges Leben führen, welches deswegen verehrungswürdig ist, weil es schon lang ging und noch lang gehen soll. Es war doch dieses Bemühen, welches den Faschismus gewissermaßen ausgeblendet hat und man nach 10 Jahren, nach dem Faschismus gleich Geschichtswissenschaft wieder geschrieben hat mit dem Argument, die sind nicht integrierbar, das ist ein Ausrutscher, ein nicht zur deutschen Geschichte gehöriger Teil der deutschen Geschichte, wir fangen gleich wieder mit der Traditionsbildung bei 32 an. 45 gleich wieder Traditionsbildung bei 32. Dass das kein integrierbarer Teil der Geschichte ist, ist ein Produkt des Bemühens um diese Idiotie der Kontinuität. Aber mit dem Erfolg werden sie anspruchsvoller. Stimmt noch ein Hinweis auf diese Nicht-Integrierbarkeit. Ein Hinweis auf das ist nicht verstehbar. Merkt man einen schönen Unterschied zwischen der BRD und der DDR. In der DDR sind Leute an die Macht gekommen, die haben gesagt, endlich ist er weg, der Faschismus, wir wollen sowieso was anderes. In Deutschland sind welche, und übrigens, die konnten es auf ihr Revitur erklären, was vorher passiert war. Die haben es, mal so gesagt, verstanden. In Westdeutschland kommen welche an die Macht und die sagen, wir verstehen das überhaupt nicht, was da eigentlich passiert ist. Ist uns völlig schleierhaft, wie es dazu kommen konnte. Dieser Gedanke ist genau nicht das, naja, wir wollen ja sowieso was anderes, endlich ist es rum. Sondern dieser Gedanke ist was ganz was anderes. Es ist das Akzeptieren einer untilgbaren nationalen Schuld, wo aber das Anliegen, in dessen Namen die Schuld passiert ist, das behält man. Denn wenn man das nicht behalten würde, dann bräuchte man sich weder dafür schämen, noch bräuchte man es nicht verstehen. Da würde man sagen, wir wollen sowieso was anderes, der Hitler wollte dies, wir wollen das. Der Einstieg am Anfang der Deutschen, der Westrepublik, in der Geschichtswissenschaft, das ist nicht integrierbar, das ist unverständlich. Das ist die Kontinuität des Anliegens. So tritt man wirklich das Erbe an, dass man eine totale Vergeigerei von dem Anliegen, als wir wissen wirklich nicht, wie es dazu kommen konnte, eine fürchterliche Katastrophe hat sich da zusammengebraut. Würden Sie sich vom Anliegen distanzieren, hätten Sie das Problem, dass Sie es nicht verstehen, nie gehabt. Und das, dass man es nicht versteht, ist wirklich bloß das, obwohl ich mich doch bemühe, ist es mir unmöglich, mich da einzureihen, ist es mir unmöglich, mich da einzugliedern. Die höchste Form der Kritik, die die Geschichtswissenschaft hervorbringt. Auch hier die Identität mit den Raketen. Sinnloses Rüsten. Die Idee sagt objektiv bloß, dass der sich da reinfühlen will, scheitert. Dass sein Versuch, ja dazu zu sagen, misslingt. Naja, das hält man in Deutschland für Kritik. Jedenfalls haben sie das gut verkraftet mit dem Loch in der Kontinuität. Und zwar gerade dadurch, dass sie das Loch reingebracht haben. Und gerade weil sie es so gut verkraftet haben, kommen sie jetzt an. Die Stürmers und so. Und sagen, ja, ist es nicht doch schade, dass es ein Loch ist in der Kontinuität? Wäre nicht doch unser deutsches Nationalgefühl vollständiger, gesünder, intakter, wenn es diesen Schandfleck irgendwie, wenn der irgendwie integrierbar würde, wenn wir das auch einreihen könnten. Bitte, ich möchte nochmal sagen, ein furchtbar methodisches Historikeranliegen. Geht das einzureihen? Geht das in unsere Verständnisbildung unserer eigenen sinnreichen Vergangenheit einzugliedern? Das ist die Frage. Eine Frage, die könnte jedem Menschen wurscht sein. Naja, die stellen sie halt. Geht es einzugliedern? Da stellt der Stürmer zum Beispiel Fragen wie, man müsste sich schon mal fragen, ob der Zweite Weltkrieg wirklich nur der Krieg Hitlers oder auch der Krieg der Deutschen gewesen sei. Naja, das ist die Frage für die Antwort 30-jähriger Bürgerkrieg. Er hat eine Eingliederung gefunden. Hilgruber fragt sich, als er die deutschen Verbrechen ja wirklich abscheulich, für Judenschlachten kann man schlechterdings nicht eintreten, wie werden wir damit fertig? Können wir es nicht historisch einbetten? Nochmal, da kommen auch falsche Töne auf in dem Historikerstreit. Die wollen das nicht rechtfertigen. Die wollen was ganz anderes. Die haben ein viel anders absurderes Anliegen. Die wollen einbetten. Es als Moment einer historischen Tradition hinstellen, sodass es als Teil der Geschichte, vielleicht als tragischer Teil der Geschichte, aber doch immerhin als Teil der Geschichte, zu der wir auch Ja sagen können, integrierbar wird. Ja, der Hillgruber hat sich zum Beispiel, nein, das war nicht der Hillgruber, es war der Nolte. Ja, der hat sich zum Beispiel einfallen lassen, das Judenschlachten, das drücken wir einfach als eine asiatische Tat aus. Wir machen ein wenig eine Gleichsetzung. Stalin wollte die Kulaken als Klasse abschaffen, Hitler wollte die Juden als Rasse abschaffen. Wer war er dran? Stalin 1928. Ja, da hat natürlich der erst ab 35, 36 die Rasse vernichtet hat, da kann es doch gar nicht anders gewesen sein, als dass der dort sein Vorbild gehabt hat. Der Arnoldi sagt auch nicht, dass das in Ordnung geht und dass man das nochmal so machen soll. Sein Anliegen ist anders geartet. Sein Anliegen ist denn, der beantwortet wirklich die eigentümliche Frage, sind denn die deutschen Verbrechen wirklich so einzigartig? Die Antwort, nein, es gibt Parallelen. Ist schon alles erledigt. Es kommt in der Historie öfter vor und es war nicht das erste Auftreten. Es ist also ein Streit, der ist so absurd. Der Streit geht um die Frage, tut dem deutschen Nationalbewusstsein das Bewusstsein des Bruchs nicht ganz gut? Das ist die sogenannte linke Fraktion. Und die rechte Fraktion sagt, das Bewusstsein des Bruchs, die sogenannte Schuldbesessenheit, das masochistische sich suchen im Bewusstsein, schlechter als andere Völker zu sein, tut uns überhaupt nicht gut. Sind die Alternativen, die gewälzt werden? Und in ihnen gewinnt die rechte Seite im Augenblick. Und das passt wieder, wie alles in der Geschichtswissenschaft, zum Stand der Nation. Denn ein Treiben, das für sich so begriffslos ist, das im eigenen Denken so weniges Kriterium hat für was gut, was schlecht, was nötig, was unnötig ist, nimmt alle seine Deutungsmaßstäbe aus der aktuellen Politik in Bonn. Die Theorie des Bruchs, die Theorie des, wir haben da 12 Jahre, die werden einfach nicht integriert, die lassen sich nicht integrieren, da hat der Deutsche seine Wunde und es schadet ihm gar nichts, dass er sie hat. Die Theorie des Bruchs, wir sind anders als Hitler, nämlich jetzt demokratisch, menschenrechtlich, nicht aggressiv. Ist die Weise gewesen, wie vorher das Recht der deutschen Nation sich gedolmetscht hat, weil wir nicht so sind wie Hitler, sind wir ein feiner Verband, der deswegen durchaus, weil wir die Tyrannei erlebt haben, eine Verantwortung dafür trägt, dass weltweit die Demokratie vorankommt. Oder dass sie weltweit für den Frieden zu sorgen haben. War die alte Tour. Aber aus dem Bewusstsein des Bruchs, und das ist der Punkt, kommt immer nur ein bedingtes nationales Recht heraus. Nämlich ein Recht, welches sich, der Habermas hat es dann auch so ausgedrückt, als Verfassungspatriotismus ausdrückt. Nämlich eins, ein Recht, welches im Namen supranationaler Staatsorganisationsprinzipien, Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, dolmetscht. Man muss fast sagen, dass diese Historiker, die sagen, das mit dem Bruch ist nicht mehr auszuhalten, die leiden dran, dass die Sache mit dem Bruch und die Selbstinterpretation, die historische Selbstinterpretation der deutschen Gegenwartsnation durch ihre Differenz zu Hitler, dass die eine Ideologie eines bloß bedingten Rechts der Nation ist. Der wirkliche Nationalismus, der eine Sache gerechtfertigt weiß, weil sie die Sache der Nation ist, braucht ein unbedingtes Recht der Nation. Und das Bewusstsein des unbedingten Rechts der Nation übrigens, jeder andere Mensch bezieht das unbedingte Recht der Nation wo ganz woanders her. Historiker in ihrer Spinnerei sagen, das unbedingte Recht einer Nation kann nur aus ihr selber kommen, aus dem, dass sie das Leben ihres Volkes ist und über die Jahrhunderte gewesen ist und dass in ihr, ihr Volk sich sein Leben gegeben hat und darin gegen jedes Mitglied des Volkes und gegen andere Nationen ein unbedingtes Recht existiert. Wenn also der Streit heute geführt wird, dann ist es genau die ideologische Seite, die in einem wirklich abseitigen ideologischen Feld, nämlich der Geschichtswissenschaft und ihrem Glauben, dass das Bewusstsein des Eingebettetseins der Grund des Nationalismus sei. Dann ist es die Art Streit, die zu der tatsächlichen Politik der Bundesrepublik gehört, welche zunehmend aufhört, ihr Recht in der Weltpolitik aus dem Vasallentum gegen die Amerikaner zu begründen. Also das ist noch der Schluss. Jede Wendung dort unmittelbar politisch. Und der Streit um Kontinuität und Diskontinuität ist der Streit um das absolute Argument Tradition, also darum, ob Tradition ein absolutes Argument ist oder ob es bloß ein relatives Argument ist. Und alle die, die auf Tradition stehen, leiden glatt an dem Wahnsinn, dass unsere Tradition nicht vollständig ist und deswegen als absolutes Argument nicht, angeblich nicht gelten würde. So, das bekämpfen sie jetzt. Das ist jetzt am Schluss noch der Historikerstreit und ich habe mich bemüht, die Absurdität des Standpunkts, also einerseits die Totalität des Nationalismus, andererseits die Absurdität des Standpunkts, zu entwickeln aus dem raus, was die meinen, dass das geschichtliche Argumentieren eigentlich leistet, nämlich dieses Einbetten. So, damit ist jetzt erstmal Schluss. Thank you.